Sapperlot-Ingenieur, ich höre Auffälliges von Ihrem Wandel. Sie haben sich auf die Mildtätigkeit geworfen? Sie suchen Rechtfertigung durch gute Werke?« redete Settembrini Hans Castorp eines Tages an. »Nicht der Rede wert, Herr Settembrini. Gar nichts dabei, wovon es lohnte, Aufhebens zu machen. Mein Vetter und ich, aber lassen Sie doch Ihren Vetter aus dem Spiel. Man hat es mit Ihnen zu tun, wenn Sie beide von sich reden machen. Das ist gewiss. Der Leutnant ist eine respektable, aber einfache und geistig unbedrohte Natur, die dem Erzieher wenig Unruhe verursacht. Sie werden mich an seine Führerschaft nicht glauben machen. Der Bedeutendere, aber auch der Gefährdetere sind Sie. Sie sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, ein Sorgenkind des Lebens. Man muss sich um Sie kümmern. Übrigens haben Sie mir erlaubt, mich um Sie zu kümmern. Gewiss, Herr Settembrini, ein für allemal sehr freundlich von Ihnen. Und Sorgenkind des Lebens ist hübsch. Worauf so ein Schriftsteller nicht gleich verfällt. Ich weiß nicht recht, ob ich mir etwas einbilden soll auf diesen Titel, aber hübsch klingt er, das muss ich sagen. Ja, und ich gebe mich nun also ein bisschen mit den Kindern des Todes ab. Das ist es ja wohl, was Sie meinen. Ich sehe mich hier und da, wenn ich Zeit habe, ganz nebenbei. Der Kurdienst leidet so gut wie gar nicht darunter. Nach den schweren und ernsten um, verstehen Sie? Die nicht zu ihrem Amüsement hier sind und es liederlich treiben, sondern die sterben. Es steht doch geschrieben, lass die Toten ihre Toten begraben, sagte der Italiener. Hans Castorp hob die Arme und drückte mit seiner Miene aus, dass gar so manches geschrieben stehe, dies und auch wieder jenes, so dass es schwer sei, das Rechte herauszufinden und es zu befolgen. Selbstverständlich hatte der Drehorgelmann einen störenden Gesichtspunkt geltend gemacht. Das war zu erwarten gewesen. Aber wenn auch Hans Castorp nach wie vor bereit war, ihm ein Ohr zu leihen, seine Lehren unverbindlicherweise hörenswert zu finden und sich zum Versuche pädagogisch beeinflussen zu lassen, so war er doch weit entfernt, um irgendwelcher erzieherischer Gesichtspunkte willen auf Unternehmungen zu verzichten, die ihm noch immer auf unbestimmte Art förderlich und von bedeutender Tragweite erschienen. Der Sohn Toledös hieß Lauro. Er hatte Blumen erhalten, erdig duftende Nizza-Veilchen von zwei teilnehmenden Hausgenossen mit besten Genesungswünschen. Und da die Anonymität zur reinen Formsache geworden war und jedermann wusste, von wem diese Spenden ausgingen, so redete Toledeux selbst, die schwarzbleiche Mutter aus Mexiko, bei einer Begegnung auf dem Korridor die Vettern dankend an, indem sie sie mit rasselnden Worten, hauptsächlich aber durch ein gramvoll einladendes Gebärdenspiel, aufforderte, den Dank ihres Sohnes, de son seul le dernier fils, qui allait mourir aussi, persönlich entgegenzunehmen. Das geschah auf der Stelle. Lauro erwies sich als ein erstaunlich schöner junger Mann, mit Glutaugen, einer Adlernase, deren Nüstern flogen, und prachtvollen Lippen, über denen ein schwarzes Schnurrbärtchen sproßte, zeigte dabei aber ein so prahlerisch-dramatisches Gebaren, dass die Besucher, Hans Castorp wirklich nicht weniger als Joachim Ziemsen, froh waren, als sich die Tür des Krankenzimmers wieder hinter ihnen schloss. Denn während Toledeux in ihrem schwarzen Kaschmirtuch, den schwarzen Schleier unter dem Kinn geknotet, Querfalten auf ihrer engen Stirn und ungeheure Hautsäcke unter ihren jettschwarzen Augen, mit krummen Knien wandernd den Raum durchmaß, den einen Winkel ihres großen Mundes harmvoll tief herabhängen ließ und dann und wann sich den am Bette Sitzenden näherte, um ihren tragischen Papageienspruch zu wiederholen, »Toledeux«, »Vous comprenez, Monsieur, premièrement l'un et maintenant l'autre«, erging sich der schöne Lauro, ebenfalls auf Französisch, in rollenden, rasselnden und unerträglich hochtrabenden Reedereien des Inhalts, dass er wie ein Held zu sterben gedenke. Gestikuliert riss sich das Hemd auf, um den Streichen des Todes die gelbe Brust zu bieten, und betrug sich sofort, bis ein Hustenanfall, der ihm dünnen, rosafarbenen Schaum auf die Lippen trieb, seine Rhodomontaden erstickte und die Vettern veranlasste, auf den Zehenspitzen hinauszugehen. Sie sprachen öfters auf eine Viertelstunde bei Anton Karlowitsch Ferge vor. Von Karin Karstedt war noch nicht die Rede, Und doch nahmen Hans Castorp und Joachim sich ihrer sogar besonders an. Sie war eine auswärtige Privatpatientin des Hofrats, von ihm der Charität der Vettern empfohlen. Seit 4 Jahren hier oben war die Mittellose von harten Verwandten abhängig, die sie schon einmal, da sie doch sterben müsse, von hier fortgenommen und nur auf Einspruch des Hofrats wieder heraufgeschickt hatten. Ihr also widmeten die beiden, auf Fürbitte des Hofrats, da sie nun einmal so gutherzige Kerle seien, sich ganz besonders. Mit einer Blumensendung begann es, dann folgte ein Besuch bei der armen Karin auf ihrem kleinen Balkon in Dorf und hierauf diese und jene außerordentliche Unternehmung zu dritt, die Besichtigung einer Eislaufkonkurrenz, eines Bobsleigh-Rennens, denn es war nun die Wintersportjahreszeit unseres Hochtales auf voller Höhe. Eine Festwoche wurde begangen, die Veranstaltungen häuften sich. Diese Lustbarkeiten und Schauspiele, denen die Vettern bisher keine andere als nur eine gelegentlich flüchtige Aufmerksamkeit geschenkt hatten. Joachim war ja allen Zerstreuungen hier oben abhold. Nicht um solcher Willen war er hier. War überhaupt nicht hier, um zu leben und sich mit dem Aufenthalt abzufinden, indem er ihn angenehm und abwechslungsreich gestaltete, sondern einzig und ganz allein, um sich möglichst rasch zu entgiften, damit er in der Ebene Dienst machen könne. Wirklichen Dienst statt des Kurdienstes, der ein Ersatzmittel war, aber an dem er einen Raub nur widerwillig duldete. Sich tätig an der Winterlust zu beteiligen, war ihm verboten, und den Gaffer zu spielen, hatte ihm missfallen. Was aber Hans Castorp betraf, so fühlte er sich zu sehr in einem zu strengen und intimen Verstande als Mitglied derer hier oben, um Sinn und Blick zu haben für das Treiben von Leuten, die in diesem Tale ein Sportgelände sahen. Es war eine bunte Versammlung, in der die drei Kranken, die Vettern und ihr Schützling sich umsahen. Engländer mit schottischen Mützen und weißen Zähnen sprachen Französisch mit penetrant duftenden Damen, die von oben bis unten in bunte Wolle gekleidet waren und von denen einige in Hosen gingen. Kleinköpfige Amerikaner, das Haar glatt angeklebt, die Schägpfeife im Munde, trugen Pelze, deren Rauhseite nach außen gekehrt war. Russen, bärtig und elegant, barbarisch reichen Ansehens, und Holländer von malaiischem Kreuzungstyp saßen zwischen deutschem und schweizerischem Publikum, während allerlei unbestimmtes Französisch Redendes vom Balkan oder der Levante, abenteuerliche Welt, für die Hans Castorp eine gewisse Schwäche an den Tag legte und die von Joachim als zweideutig und charakterlos abgelehnt wurde, überall eingesprengt war. Kinder konkurrierten zwischendurch in scherzhaften Aufgaben, stolperten über die Bahn, am einen Fuß einen Schnee, am anderen einen Schlittschuh, oder indem die Knaben ihre Dämchen auf Schaufeln vor sich herschoben. Sie liefen mit brennenden Kerzen, wobei Sieger war, wer sein Licht noch brennend zum Ziele trug, mussten im Laufe Hindernisse überklettern oder Kartoffeln mit Zinnlöffeln in aufgestellte Gießkannen lesen. Die große Welt jubelte. Man zeigte sich die reichsten, berühmtesten und anmutigsten unter den Kindern, das Töchterchen eines holländischen Multimillionärs, den Sohn eines preußischen Prinzen und einen 12-Jährigen, der den Namen einer weltbekannten Champagnerfirma trug. Die arme Karin jubelte ebenfalls und hustete dabei. Sie klatschte vor Freude in ihre Hände mit den offenen Fingerspitzen. Sie war so dankbar. Auch zum Bobsleigh-Rennen führten die Vettern sie. Es war nicht weit zum Ziel, weder vom Berghof noch auch von Karin Karstitz' Wohnung, denn die Bahn, von der Schatzalp herunterkommend, endete in Dorf zwischen den Siedlungen des westlichen Hanges. Ein Kontrollhäuschen war dort errichtet, wohin die Abfahrt eines jeden Gefährts vom Start telefonisch gemeldet wurde. Zwischen den vereisten Schneebarrieren, auf den metallisch glänzenden Kurven der Bahn steuerten die flachen Gerüste, bemannt mit Männern und Frauen in weißer Wolle, Schärpen in allerlei Landesfarben um die Brust, einzeln in größeren Abständen aus der Höhe daher. Man sah rote, angestrengte Gesichter, in die es hineinschneite, Stürze, Schlitten, die aneckten, sich überschlugen und ihre Mannschaft in den Schnee entleerten, wurden vom Publikum fotografiert, Musik spielte auch hier, Die Zuschauer saßen auf kleinen Tribünen oder schoben sich auf dem schmalen Gehpfade hin, der neben der Bahn geschaufelt war. Holzbrücken, über die er später führte, die die Bahn überspannten und unter denen von Zeit zu Zeit ein konkurrierender Bobsleigh dahinsauste, waren ebenfalls mit Menschen besetzt. Die Leichen des Sanatoriums droben nahmen den gleichen Weg, im Saus unter den Brücken dahin, die Kurven hinab zu Tale, dachte Hans Castorp und sprach auch davon. Selbst ins Bioskoptheater von Platz führten sie Karin Kerstedt eines Nachmittags, da sie das alles so sehr genoss. In der schlechten Luft, die alle drei physisch stark befremdete, da sie nur das Reinste gewohnt waren, sich ihnen schwer auf die Brust legte und einen trüben Nebel in ihren Köpfen erzeugte, flirrte eine Menge Leben, klein gehackt, kurzweilig und beeilt, in aufspringender, zappelnd verweilender und wegzuckender Unruhe zu einer kleinen Musik, die ihre gegenwärtige Zeitgliederung auf die Erscheinungsflucht der Vergangenheit anwandte und bei beschränkten Mitteln alle Register der Feierlichkeit und des Pompes, der Leidenschaft, Wildheit und girrenden Sinnlichkeit zu ziehen wußte, auf der Leinwand vor ihren schmerzenden Augen vorüber. Es war eine aufgeregte Liebes- und Mordgeschichte, die sie sahen, stumm sich abhaspelnd am Hofe eines orientalischen Disputen, gejagte Vorgänge voll Pracht und Nacktheit, voll Herrscherbrunst und religiöser Wut der Unterwürfigkeit, voll Grausamkeit, Begierde, tödlicher Lust und von verweilender Anschaulichkeit, wenn es die Muskulatur von Henkersarmen zu besichtigen galt. Kurz, hergestellt aus sympathetischer Vertrautheit mit den geheimen Wünschen der zuschauenden internationalen Zivilisation. Settembrini, als Mann des Urteils, hätte die humanitätswidrige Darbietung wohl scharf verneinen, mit gerader und klassischer Ironie den Missbrauch der Technik zur Belebung so menschenverächterischer Vorstellungen geißeln müssen, dachte sich Hans Castorp und flüsterte dergleichen seinem Vetter auch zu. Frau Stöhr dagegen, die ebenfalls anwesend war und nicht weit von den dreien saß, erschien ganz Hingabe. Ihr rotes, ungebildetes Gesicht war im Genusse verzerrt. Übrigens verhielt es sich ähnlich mit allen Gesichtern, in die man blickte. Wenn aber das letzte Flimmerbild einer Szenenfolge wegzuckte, im Saale das Licht aufging und das Feld der Visionen als leere Tafel vor der Menge stand, so konnte es nicht einmal Beifall geben. Niemand war da, dem man durch Applaus hätte danken, den man für seine Kunstleistung hätte hervorrufen können. Die Schauspieler, die sich zu dem Spiele, das man genossen, zusammengefunden, waren längst in alle Winde zerstoben. Nur die Schattenbilder ihrer Produktion hatte man gesehen. Millionen Bilder und kürzeste Fixierungen, in die man ihr Handeln aufnehmend zerlegt hatte, um es beliebig oft zu rasch blinzelndem Ablauf, dem Elemente der Zeit, zurückzugeben. Das Schweigen der Menge nach der Illusion hatte etwas Nervloses und Widerwärtiges. Die Hände lagen ohnmächtig vor dem Nichts. Man rieb sich die Augen, stierte vor sich hin, schämte sich der Helligkeit und verlangte zurück ins Dunkel, um wieder zu schauen, um Dinge, die ihre Zeit gehabt, in frische Zeit verpflanzt und aufgeschminkt mit Musik, sich wieder begeben zu sehen. Der Despot starb unter dem Messer mit einem Gebrüll aus offenem Munde, das man nicht hörte. Man sah dann Bilder aus aller Welt, den Präsidenten der Französischen Republik in Zylinder und Grußkordon, vom Sitze des Landauers auf eine Begrüßungsansprache erwidernd, den Vizekönig von Indien bei der Hochzeit eines Raja, den deutschen Kronprinzen auf einem Kasernenhofe zu Potsdam. Man sah das Leben und Treiben in einem eingeborenen Dorf von Neumecklenburg, einen Hahnenkampf auf Borneo, nackte Wilde, die auf Nasenflöten bliesen, das Einfangen wilder Elefanten, eine Zeremonie am Siamese, Königshofe, eine Bordellstraße in Japan, wo Geishas hinter hölzernen Käfiggittern saßen. Man sah vermummte Samojeden im Rentierschlitten durch eine nordasiatische Schneeöde kutschieren, russische Pilger zu Hebron anbeten, an einem persischen Delinquenten die Bastonade vollziehen. Man war zugegen bei all dem. Der Raum war vernichtet, die Zeit zurückgestellt, das dort und damals in ein huschendes, gaukelndes, von Musik umspieltes Hier und Jetzt verwandelt. Ein junges marokkanisches Weib in gestreifter Seide, aufgeschirrt mit Ketten, Spangen und Ringen, die strotzende Brust halb entblößt, ward plötzlich in Lebensgröße angenähert. Ihre Nüstern waren breit, ihre Augen voll tierischen Lebens, ihre Züge in Bewegung. Sie lachte mit weißen Zähnen, hielt eine ihrer Hände, deren Nägel heller schienen als das Fleisch, als Schirm über die Augen und winkte mit der anderen ins Publikum. Man starrte verlegen in das Gesicht des reizvollen Schattens, der zu sehen schien und nicht sah, der von den Blicken gar nicht berührt wurde und dessen Lachen und Winken nicht die Gegenwart meinte, sondern im Dort und Damals zu Hause war, so dass es sinnlos gewesen wäre, es zu erwidern. Dies mischte, wie gesagt, der Lust ein Gefühl der Ohnmacht bei. Dann verschwand das Phantom. Leere Helligkeit überzog die Tafel. Das Wort Ende ward darauf geworfen. Der Zyklus der Darbietungen hatte sich geschlossen und stumm räumte man das Theater, während von außen neues Publikum hereindrängte, das eine Wiederholung des Ablaufs zu genießen begehrte. Ermuntert durch Frau Stör, die sich ihnen anschloss, besuchte man hierauf noch der armen Karin zu Gefallen, die vor Dankbarkeit die Hände gefaltet hielt, das Café des Kurhauses. Auch hier gab es Musik. Ein kleines, rotbefracktes Orchester spielte unter der Führung eines tschechischen oder ungarischen Primgeigers, der von der Truppe gelöst zwischen tanzenden Paaren stand und unter feurigen Körperwindungen sein Instrument bearbeitete. Mondänes Leben herrschte an den Tischen. Es wurden seltene Getränke herumgetragen. Die Vettern bestellten Orangeade zur Kühlung für sich und ihren Schützling, denn es war heiß und staubig, während Frau Stör süßen Schnaps zu sich nahm. Um diese Stunde, sagte sie, sei es mit dem Betriebe hier noch nicht völlig das Rechte. Der Tanz belebe sich noch bedeutend bei vorrückendem Abend. Zahlreiche Patienten der diversen Heilanstalten und wildlebende Kranke aus den Hotels und dem Kurhause selbst, viel mehr noch als jetzt, beteiligten sich später daran, und schon manche Hochgradige sei hier in die Ewigkeit hinübergetanzt, indem sie den Becher der Lebenslust gekippt und den finalen Blutsturz in Dulci Jubilo erlitten habe. Was Frau Störs große Unbildung aus dem Dulci Jubilo machte, war ganz außerordentlich. Das erste Wort entlehnte sie dem italienisch-musikalischen Vokabular ihres Gatten und sprach also Dolce. Das zweite aber erinnerte an Feuerjo, Jubeljahr oder Gott wusste woran. Die Vettern schnappten gleichzeitig nach den Strohhalmen in ihren Gläsern, als dieses Latein in Kraft trat. Doch focht das die Stör nicht an. Vielmehr suchte sie auf dem Wege der Anspielungen und Sticheleien, die Hasenzähne störrisch entblößt, dem Verhältnis der drei jungen Leute auf den Grund zu kommen, der ihr ganz deutlich nur war, soweit die arme Karin in Frage stand, welcher es, so sagte Frau Stör, wohl passen mochte bei ihrem leichten Wandel, von zwei so flotten Rittern zugleich chaperoniert zu werden. Weniger klar erschien ihr der Fall von Seiten der Vettern aus gesehen. Aber bei aller Dummheit und Unbildung verhalf die Intuition ihrer Weiblichkeit ihr doch zu einiger Einsicht, wenn auch nur zu einer halben und ordinären, denn sie verstand und gab dem stichelnderweise Ausdruck, dass hier der wahre und eigentliche Ritter Hans Castorp sei, während der junge Ziemsen bloß assistiere, und dass Hans Castorp, dessen innere Richtung gegen Frau Chauchat ihr bekannt war, die kümmerliche Karstedt nur ersatzweise chaperonierte, da er sich jener andern offenbar nicht zu nähern wußte. Eine Einsicht Frau Störs nur zu würdig und ganz ohne sittliche Tiefe, sehr unzulänglich und von ordinärer Intuition, weshalb Hans Castorp denn auch nur mit einem müden und verächtlichen Blick darauf erwiderte, als sie sie plattneckisch zu erkennen gab. Denn allerdings bedeutete ihm der Verkehr mit der armen Karin eine Art von Ersatz und unbestimmt förderlichem Hilfsmittel, wie alle seine karitativen Unternehmungen ihm dergleichen bedeuteten. Das Häuschen, worin Karin Kerstedt wohnte, lag unweit des Wasserlaufs und des Bahngeleises an dem gegen Dorf führenden Wege, und so hatten die Vettern es bequem, sie abzuholen, wenn sie sie nach dem Frühstück auf ihren dienstlichen Lustwandel mitnehmen wollten. Gingen sie so gegen Dorf, um die Hauptpromenade zu gewinnen, so sahen sie vor sich das kleine Schiahorn, dann weiter rechts drei Zinken, welche die grünen Türme hießen, jetzt aber ebenfalls unter blendend besonntem Schnee lagen, und noch weiter rechts die Kuppe des Dorfberges. Auf Viertelhöhe seiner Wand sah man den Friedhof liegen, den Friedhof von Dorf, von einer Mauer umgeben und offenbar mit schönem Blick, vermutlich auf den See, weshalb er als Zielpunkt eines Spazierganges wohl ins Auge zu fassen war. Sie wanderten denn auch einmal hinauf, die drei, an einem schönen Vormittag. Und alle Tage waren nun schön, windstill und sonnig, tiefblau, heiß, frostig und glitzerweiß. Die Vettern, der eine ziegelrot im Gesicht, der andere bronziert, gingen im Bärenanzug, da Mäntel lästig gewesen wären, in diesem Sonnenprall, der junge Ziemsen in Sportdress mit Gummischneeschuhen, Hans Castorp gleichfalls in solchen, aber in langen Hosen, da er nicht körperlich genug gesinnt war, um kurze zu tragen. Es war zwischen Anfang und Mitte Februar, im neuen Jahre. Ganz recht, die Jahreszahl hatte gewechselt, seitdem Hans Castorp heraufgekommen. Man schrieb eine andere jetzt, die nächste. Ein großer Zeiger der Weltzeitenuhr war um eine Einheit weiter gefallen. Nicht gerade einer der allergrößten, nicht etwa der, welcher die Jahrtausende maß. Sehr wenige, die lebten, würden das noch erleben. Auch der nicht, der die Jahrhunderte anmerkte oder nur die Jahrzehnte, das nicht. Der Jahreszeiger aber war kürzlich gefallen, obgleich Hans Castorp ja noch kein Jahr, sondern erst wenig mehr als ein halbes hier oben war. Und stand nun fest, nach der Art der nur von 5 zu 5 Minuten fallenden Minutenzeiger gewisser großer Uhren, bis er wieder vorrücken würde. Bis dahin aber musste der Monatszeiger noch 10-mal vorrücken. Ein paar Mal öfter, als er es getan, seitdem Hans Castorp hier oben war. Den Februar zählte er nicht mehr mit, denn angebrochen war abgetan, gleich wie gewechselt so gut wie ausgegeben. Auch zu dem Friedhof am Dorfberge also gingen die drei einmal spazieren. Exakter Rechenschaft halber sei auch dieser Ausflug noch angeführt. Die Anregung dazu war von Hans Castorp ausgegangen. Und Joachim hatte wohl anfangs der armen Karin wegen Bedenken gehabt, dann aber eingesehen und zugegeben, dass es zwecklos gewesen wäre, mit ihr Verstecken zu spielen und sie im Sinne der feigen Stör vor allem, was er den Exitus erinnerte, ängstlich zu bewahren. Karin Kerstedt gab sich noch nicht den Selbsttäuschungen des letzten Stadiums hin, sondern wusste Bescheid, wie es mit ihr stand und was es mit der Nekrose ihrer Fingerspitzen auf sich hatte. Sie wusste ferner, dass ihre harten Verwandten vom Luxus des Heimtransportes kaum würden etwas wissen wollen, sondern dass ihr nach dem Exitus ein bescheidenes Plätzchen dort oben zum Quartier würde angewiesen werden. Und kurz, man konnte wohl finden, dass dieses Wanderziel moralisch passender für sie war als manches andere, zum Beispiel der Bobstart oder das Kino, wie es denn übrigens nicht mehr als ein anständiger Akt der Kameradschaft war, denen dort oben einmal einen Besuch zu machen. Gesetzt, dass man den Friedhof nicht einfach als Sehenswürdigkeit und neutrales Spaziergebiet betrachten wollte. Im Gänsemarsch gingen sie langsam hinauf, denn der geschaufelte Pfad gestattete nur ein einzelnes Gehen, ließen die letzten an der Lehne zu höchstgelegenen Villen hinter und unter sich und sahen im Steigen das vertraute Landschaftsbild in seiner Winterpracht sich wieder einmal perspektivisch ein wenig verschieben und öffnen. Es weitete sich nach Nordost gegen den Taleingang. Der erwartete Blick auf den See tat sich auf, dessen umwaldetes Rund zugefroren und mit Schnee bedeckt war. Und hinter seinem fernsten Ufer schienen Bergschrägen sich am Boden zu treffen, hinter denen fremde Gipfel verschneit einander vor dem Himmelsblau überhöhten. Sie sahen das an, im Schnee vor dem steinernen Tore stehend, das den Eingang zum Friedhof bildete, und betraten die Stätte dann durch die eiserne Gittertür, die dem Steintore eingefügt und nur angelehnt war. Auch hier fanden sie Pfade geschaufelt, die zwischen den umgitterten, schneebepolsterten Gräbererhöhungen, diesen wohl- und ebenmäßig aufgemachten Bettlagern mit ihren Kreuzen aus Stein und Metall, ihren kleinen Medaillon- und inschriftgeschmückten Monumenten dahin führten. Doch ließ kein Mensch sich sehen noch hören. Die Stille, Abgeschiedenheit, Ungestörtheit des Ortes schien tief und heimlich in mancherlei Sinn. Ein kleiner, steinerner Engel oder Puttengott, der eine Schneemütze etwas schief auf dem Köpfchen irgendwo im Gebüsche stand und mit dem Finger die Lippen schloss, mochte wohl als sein Genius gelten, will sagen als der des Schweigens. Und zwar eines Schweigens, das man sehr stark als Gegenteil und Widerspiel des Redens, als Verstummen also, keineswegs aber als inhaltsleer und ereignislos empfand. Für die beiden männlichen Gäste wäre es wohl eine Gelegenheit gewesen, die Hüte abzunehmen, wenn sie welche aufgehabt hätten. Aber sie waren ja Barhaupt, auch Hans Castorp war es. Und so gingen sie denn nur in ehrerbietiger Haltung, das Körpergewicht auf die Fußballen legend und gleichsam mit kleinen Verbeugungen nach rechts und links im Gänsemarsch hinter Karin Karstedt her, die sie führte.